6. Bildung und Gerechtigkeit. Über den Unterschied von gut und gut gemeint. Menschen werden nicht geboren, sondern gebildet. Erasmus von Rotterdam. In Kapitel 3 habe ich beschrieben, wie in Deutschland verschiedene Trends der quantitativen und qualitativen Bevölkerungsentwicklung, die schrumpfende Bevölkerung wird heterogener und im Durchschnitt älter, bildungsferner und weniger intelligent, zusammenwirken. Sieht man im Rohstoff Mensch die wesentliche Ressource für die Zukunft Deutschlands, muss man das Zusammenwirken dieser Trends als bedrohlich empfinden. In Kapitel 4 habe ich gezeigt, dass die Grundanlage unseres Transfersystems, die auf ein leistungsloses Mindesteinkommen für alle hinausläuft, zwar vor biblischer Armut schützt, aber von Negativtrends begleitet ist, die das weitere Anwachsen und die strukturelle Verfestigung einer funktionslosen, bildungs- und leistungsfernen Unterschicht begünstigen. In Kapitel 5 habe ich die Folgen dieser Entwicklung für den Arbeitsmarkt näher untersucht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Workfare-Konzept, welches den Transferbezug von Erwerbsfähigen ausnahmslos an eine Gegenleistung in Form von Arbeit knüpft, den strukturell besten Aktivierungsansatz bietet. Letztlich drehen sich aber alle Fragen der Sozialisation, der Motivation und der Qualifikation auf jeder Hierarchiestufe des Könnens und des Arbeitsmarktes zuallererst um das Thema Bildung. Dies geht über die Frage der Integration in das Erwerbsleben weit hinaus, denn Bildungserfolg korreliert positiv mit der gesamthaften Qualität und Stabilität der Lebensführung. Freilich sagt solch eine positive Korrelation nichts über Kausalitäten. Der Bildungserfolg als solcher ist ein Tüchtigkeits- und Stabilitätsindikator, und es mag sein, dass Grundeigenschaften und Qualitäten jener, die Bildungserfolg haben, der Bildung zugeschrieben werden, obwohl sie doch in der Person selber angelegt sind. Es gibt Bildungsoptimisten, die an die weitgehende Formbarkeit des Menschen glauben und ehrlich der Meinung sind, dass man jedem fast alles beibringen könne. Das sind meist auch jene, die die Gesellschaft oder das System verantwortlich machen, wenn es bei bestimmten Menschen mit der Bildung nicht so klappt. Die umfangreiche Ratgeberliteratur wendet sich im Wesentlichen an diese Bildungsoptimisten und suggeriert, dass alles und jedes, von der Teamfähigkeit bis zum mathematischen Verständnis, grundsätzlich erlernbar sei, wenn man es nur richtig anstelle und entsprechende Unterrichtsmethoden einsetze. Dieser Bildungsoptimismus treibt das Geschäft der Berufspädagogik, der Didaktik und der staatlichen Bildungspolitik an und führt zu immer neuen Unterrichtsmethoden, die endlich vorhandene Defizite abbauen und den Bildungserfolg für alle bzw. fast alle bringen sollen. Er setzt allerdings auch die Eltern und Erzieher von weniger oder durchschnittlich begabten Kindern enorm unter Druck. Auf der anderen Seite gibt es jene, die an das Primat der menschlichen Natur glauben und daran, dass Begabung im Wesentlichen angeboren ist. Diese neigen häufig zu konservativer Selbstbestätigung und unterschätzen insbesondere die Potenziale der nicht so bildungsnahen Schichten. In der Regel gehören die Bildungsoptimisten eher zu den Gegnern eines gegliederten Schulsystems und jeder Art von frühzeitiger Selektion, während die Strukturkonservativen meist Freunde des Gymnasiums und der Sonderschule sind. Mit angeborenen Begabungsunterschieden möchten viele Bildungsoptimisten sich nicht abfinden. Vielmehr wünschen sie ein egalitäres Schulsystem, das zu möglichst egalitären Ergebnissen führt. Nach den Erkenntnissen der Bildungsforscherin Elsbeth Stern befinden sich beide, die Strukturkonservativen wie die egalitären Bildungsoptimisten, auf dem Holzweg. Zitat: Die Anhänger des gegliederten Schulsystems müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie keine wissenschaftlichen Argumente für die in Deutschland praktizierte Aufteilung ins Feld führen können. Den Verfechtern der Gesamtschule ihrerseits muss klar sein, dass die optimale Förderung eines jeden Schülers nicht zu mehr Gleichheit, sondern zu mehr Ungleichheit führt. Denn je größer die Chancengerechtigkeit, desto mehr schlagen die Gene durch. Eine gute Schule, das mag nicht jedem gefallen, produziert Leistungsunterschiede auf hohem Niveau. Zitat Ende.